Küken und Ferkel und die vergessene Geschichte. Ein Hörspiel nach einer Erzählung von Koos Meinderts. Küken und Ferkel sitzen auf einer Bank im Garten. Die Sonne steht hoch am Himmel. Und es ist so still, dass man den Flügelschlag eines Schmetterlings hören kann. Küken findet daran nichts Besonderes. Es langweilt sich. Mit Ferkel ist heute auch nichts anzufangen. Das sitzt einfach da und seufzt von Zeit zu Zeit. Nur so. Und ganz plötzlich. Herrlich. Küken glaubt, dass Ferkel wohl glücklich sein muss. Küken hat ganz recht. Ferkel ist sogar vollkommen glücklich. Über ganz und gar nichts Besonderes. Alles ist genau so, wie es sein soll. Die Sonne, das Gras, die Schmetterlinge, aber vor allem die Stille. So still wie heute ist die Stille noch nie gewesen. Herrlich. Ferkel kann gar nicht genug davon kriegen. Es steckt sich einen Grashalm in den Mund und lässt ihn auf und ab wippen. Was bin ich froh, dass ich da bin. Ach ja? Herrlich. Hab ich was verpasst? Horch doch mal, Küken. Diese Stille. Ich höre nichts. Nicht, wenn du dauernd zwischenrein seufst und redest. Oh. Das wollte ich nicht, Küken. Mach nur so weiter. Still wird es jetzt eh nicht mehr. Du bist mir vielleicht einer. Hältst auf einmal den Mund? Was soll ich denn sagen? Was weiß ich? Erzähl mir eine Geschichte. Das kannst du doch so gut. Ach, muss das sein? Ja, das muss sein. Jetzt gleich? Wenn's geht, noch früher. So schnell kann ich mir doch keine Geschichte ausdenken. Jetzt enttäuschst du mich aber, Ferkel. Ferkel ist auf einmal nicht mehr so froh, dass es da ist. Es möchte Küken nicht enttäuschen. Schnell versucht es, sich eine Geschichte auszudenken. Aber ihm will nichts einfallen. Na, was ist? Oh, niemand kann so schnell eine Geschichte erzählen. Ich schon. Wirklich wahr? Lass mal hören. Es war einmal eine Geschichte. Fängt sie so an? Ach so, irgendwie. Was für ein witziger Anfang. Sag schon, Küken, wie geht sie weiter? Die Geschichte geht nicht weiter. Das gibt's doch nicht. Eine Geschichte, die irgendwie anfängt und nicht weitergeht? Das gibt's sehr wohl. Dann will ich wenigstens wissen, wie sie ausgeht. Die Geschichte geht nicht aus. Das ist doch keine Geschichte. Eine Geschichte, die irgendwie anfängt, nicht weitergeht und auch nicht ausgeht. Das ist sehr wohl eine Geschichte. Das ist eine vergessene Geschichte. Oh, eine vergessene Geschichte. Wie furchtbar. Denk doch mal scharf nach, Küken. Wovon handelte die Geschichte? Nicht ich habe die Geschichte vergessen. Die Geschichte selbst ist vergessen. Wie das? Ach, wie das eben so geht mit Geschichten. Eine Geschichte fängt ganz klein an, mit ein paar wenigen Worten. Es war einmal zum Beispiel. Ah, ein Märchen. Die vergessene Geschichte ist ein Märchen. Natürlich nicht. Sonst wüssten wir doch, wie sie ausgeht. Märchen gehen immer mit, dann leben sie noch heute aus. Was kann es dann für eine Geschichte sein? Da kommst du doch nicht drauf. Und vielleicht ist das auch gut so, denn wer weiß, vielleicht ist das eine widerwärtige und abscheuliche Geschichte. Eine Geschichte, die man am besten gleich wieder vergisst. Aber wenn es nun eine sehr schöne Geschichte ist, dann wäre es doch ein Jammer, wenn sie für alle Zeiten vergessen bliebe. Nichts zu machen. Wohl etwas zu machen. Irgendwo muss sie sein, die vergessene Geschichte. Komm, Küken, wir gehen sie suchen. Küken und Ferkel verlassen den Garten und machen sich auf den Weg zu Grüne Katze. Ferkel ist beinahe sicher, dass sie die vergessene Geschichte hat. Grüne Katze wohnt in einem Schloss. Und in einem Schloss gibt es überall enge, dunkle und zugige Gänge, in denen es gespinstert und gespenstert. Gespenster gibt es nicht. In Geschichten schon. Auch in vergessenen Geschichten? Ja, gerade in vergessenen Geschichten. Die vergessene Geschichte ist eine Gespenstergeschichte. Zu grieselgruselig, um sie aufzuschreiben. Oder höchstens mit Bleistift, damit man sie ganz schnell wieder ausradieren kann. Küken und Ferkel gehen zum Fluss mit den Trittsteinen. Auf der anderen Seite, in der Ferne, liegt das Schloss von Grüne Katze. Küken hat als erstes den Fluss überquert. Ferkel kann nicht so schnell. Es hat Angst, daneben zu treten. Du darfst dabei nicht denken. Ja. Kaum hat Küken das ausgesprochen, da rutscht Ferkel auch schon aus. Zum Glück ist das Wasser nicht tief. Und Ferkel erreicht sicher das andere Ufer. Aber nass ist es schon. Sollen wir ein wenig warten, bis du trocken bist? Nein, nicht nötig. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen die Geschichte finden, bevor sie ausradiert ist. Sonst ist sie für immer vergessen. Küken und Ferkel eilen den Hügel hinauf und schlagen den Weg zum Schloss ein. Vor dem Schlosstor bleiben sie stehen. Oh, Grüne Katze ist zu Hause. Die Fahne ist gehiss. Und warum klopfen wir denn nicht an? Ich glaube, weil wir Angst haben. Angst? Vor dem Schlossgespenst natürlich, aus der vergessenen Geschichte. Wer hat schon Angst vor solch einem Gespenst? Ich. Brauchst du nicht. Ein vergessene Geschichte-Gespenst ist kein echtes, sondern ein ausgedachtes Gespenst. Soll ich jetzt anklopfen? Es wird wohl allmählich Zeit. Worauf wartest du noch? Wie sieht ein ausgedachtes Gespenst aus? Weiß ich nicht. Wie ein echtes Gespenst, nehme ich an. Und wie kann man sie dann unterscheiden? Ein echtes Gespenst gibt es gar nicht. Ah, wenn ich also ein Gespenst sehe, ist es dann immer ein ausgedachtes Gespenst? Immer. Ah, dann traue ich mich auch anzuklopfen. Oh, was für ein wunderbarer Klang. Ein Klang, wie er in eine vergessene Geschichte gehört. Findest du nicht, Küken? Thank you. noch so ein schöner Klang. Vielleicht ist die vergessene Geschichte ja ein Hörspiel. Wäre es doch nur so ein Gespenst. Oh, du hast doch nicht etwa Angst, Küken. Doch nicht vor einem ausgedachten Gespenst. Bleib hier. Wir denken uns einfach aus, dass es etwas anderes ist. Grüne Katze zum Beispiel. Unter einem weißen Laken. Und tatsächlich, das Gespenst auf der Schwelle verwandelt sich in ein weißes Laken, das zu Boden gleitet und unter dem grüne Katze hervorkommt. Die Kuschelwirkel! Poussin, Küken! Was für eine Überraschung! Ihr kommt wie gerufen. Ich versuche schon die ganze Morgen, diese Laken zusammenzufalten. Allein kriege ich es einfach nicht hin. Wollt ihr mir helfen? Küken und Ferkel folgen grüne Katze in das Schloss, jeder zwei Zipfel des Lakens in der Hand. Das Laken bauscht und wölbt sich. Sturm auf See, Windstärke 10! Ferkel klettert auf einen Stuhl und lässt einen Zipfel des Lakens los. Aus dem Nebel tauchte ein Segelschiff auf. Tauchte ein Segelschiff auf? Auftauchen, ja. So nennt man das in einer Geschichte. Spannend. Und wohin taucht die Geschichte jetzt? Küken wedelt mit dem Laken und wirft es über Ferkel. Eine Welle, so hoch wie ein Gespensterschloss, verschluckte das Segelschiff. Und mich. Das Segelschiff sank auf den Grund. Und ward nimmermehr gesehen. Und Ende. Oh, bravo! Was für eine tolle Geschichte! Stecken denn noch mehr Geschichten unter die Laken? Die vergessene Geschichte. Vielleicht steckt ja auch die vergessene Geschichte darunter. Küken und Ferkel machen sich sofort auf die Suche. Alles Mögliche finden sie unter dem Laken. Eine ganz rührende Geschichte über ein einsames Ei. Eine witzige Geschichte über ein weißes Kaninchen. Und eine traurig schöne Geschichte über eine geschmolzene Schneeprinzessin. Aber leider keine vergessene Geschichte. Enttäuscht falten sie das Laken zusammen und verabschieden sich von Grüne Katze. Au revoir, Poussin. Au revoir, petit cochon. Auf Wiedersehen. Küken und Ferkel sind auf dem Weg zur anderen Seite des Hügels, wo Hase wohnt und alles ein klein wenig anders ist. Küken pfeift eine hübsche, fröhliche Melodie, während Ferkel neben ihm immer langsamer wird. Du willst doch auch zu Hase, oder? Ja, schon. Das klingt ja nicht gerade begeistert. Naja. Wir können auch nach Hause gehen. Nein, wir gehen zu Hase. Dann guck aber auch ein bisschen fröhlicher. Ferkel tut sein Allerbestes, ein fröhliches Gesicht zu machen. Aber es gelingt ihm nicht. Was ist denn? Du bist so trübsinnig. Ferkel geht inzwischen so langsam, dass es nicht mehr vom Fleck kommt. Küken, können auch wir vergessen werden? Jetzt bleibt Küken ebenfalls stehen. Was für eine Frage. Können auch wir vergessen werden? Darauf 1, 2, 3 eine Antwort zu geben, das wagt Küken nicht. Es tut mir leid, Ferkel, aber ich fürchte ja. Das ist aber gar nicht schön. Aber das geht ganz langsam. Ein Glück. Das kann Jahre dauern. Und das vergessen werden, wie geht das genau? Stückchen für Stückchen. Und welches Stückchen wird zuerst vergessen? Mein schönes rosa Ohr? Vielleicht. Und danach? Deine Borsten, nehme ich an. Und der Kringel in meinem Schwänzchen? Wird der auch vergessen? Ich fürchte ja. Aber dann bleibt ja nichts von mir übrig. Stimmt. Am Ende bist du ganz und gar vergessen. Ferkel wird ganz still. Es will kein vergessenes Ferkel werden. Küken, sind wir Freunde oder nicht? Wir sind Freunde. Wollen wir uns dann feierlich versprechen, einander niemals zu vergessen und uns immer und ewig in Erinnerung zu behalten? Versprochen. Oh. Schluchzend fällt Ferkel Küken in die Arme. Ein Weilchen bleiben sie so stehen, damit sie einander gut in Erinnerung behalten. Dann gehen sie wieder weiter. Zwei unvergessliche Freunde auf dem Weg zu Hase und, wer weiß, auf dem Weg zur vergessenen Geschichte. Hand in Hand erreichen Küken und Ferkel das Haus von Hase auf der anderen Seite des Hügels. Hase hat gute Laune. Mit aufgekrempelten Ärmeln steht er auf einer kleinen Leiter, streicht das Haus neu an und singt dazu. Was ist denn los? Wer mag das bloß? Färbe mir meine Wange rot, ist sogar das Morgenrot. Was ist denn los? Wer mag das bloß? Eine schöne Stimme hat Hase. Und was für ein wunderbares Lied er singt. Küken und Ferkel sind ganz leise. Es klingt so anders hier, auf der anderen Seite des Hügels. Ich liebe den Tag, singe laut und sag mir selber, was ich alles mag. Hase, Fuß und Haferquark, ich singe und sag, was ich gerne mag. Das Lied ist zu Ende, aber Küken und Ferkel kommen gar nicht zum Beifall klatschen. Hase hebt sofort mit dem nächsten Lied an. Hut mit Feder. Das kenne ich. Und eine Tasche aus Leder. Hase bekommt einen Riesenschreck. Was ist denn das? Auf einmal stehen Küken und Ferkel in seinem Garten. Wo kommen die denn so plötzlich her? Hase macht eine unbedachte Bewegung. Die Leiter unter ihm beginnt gefährlich zu schwanken. Küken und Ferkel eilen herbei. Zu spät. Hase verliert das Gleichgewicht und purzelt auf den Boden, wo er wie tot im Gras liegen bleibt. Küken und Ferkel beugen sich über ihn. Nicht sterben, Hase. Bitte, bitte nicht sterben. Wer bin ich? Was ist geschehen? Hase hat sein Gedächtnis verloren, Ferkel. Schnell, hol ein Glas Wasser. Ja. Schnell rennt Ferkel in Hases Haus. Es weiß etwas Besseres. Es setzt einen starken Kräutertee auf. Der wird Hase gut tun. Küken hieft Hase auf einen Stuhl und Ferkel gibt ihm eine Tasse Tee. Erst pusten, Hase. Vorsichtig nimmt Hase einen Schluck und noch einen und noch einen. Und mit jedem Schluck Tee scheint ein Stückchen von seinem Gedächtnis wiederzukehren. Ich heiße Hase und wohne auf der anderen Seite von der Hügel, wo alles ist ein wenig anders und ich bin so erschrocken wegen Ferkel oder war wegen einer Jäger. Na, das wird schon wieder. Noch ein paar Schlückchen Tee und er weiß wieder alles. Ferkel gibt Hase eine zweite Tasse Tee. Und dann streicht es zusammen mit Küken das Haus von Hase weiter an. Ab und zu schauen sie zu Hase hinüber, wie es ihm geht und ob er noch genug Tee hat. Als sie fertig sind mit Streichen, nimmt Hase einen letzten Schluck. Ich weiß wieder alles. Ich weiß wieder alles. Frage mich mal was. Wie geht die vergessene Geschichte? Vergessene Geschichte? Wie fängt sie an? Und wie geht sie weiter? Und wie geht sie aus? Und wenn ihr euch auf den Kopf stellt, ich weiß nicht. Und du willst wieder alles wissen? Alles, was in meine Gedächtnisse war. Tut mir leid, aber vergessene Geschichte war keine dabei. Küken und Ferkel gehen durch den Wald. Es ist Abend. Und noch immer haben sie die vergessene Geschichte nicht gefunden. Nicht im Schloss bei Grüne Katze und nicht bei Hase auf der anderen Seite des Hügels. Sie wissen bald nicht mehr, wo sie die Geschichte noch suchen sollen. Wir finden die Geschichte nie. Ich sehe nur eine Lösung. Und die wäre? Selbst eine Geschichte ausdenken und die dann vergessen. Wir können es versuchen. Was hältst du von einer Geschichte über eine unbewohnte Insel? Auf der ein geheimer Schatz liegt? Genau an der angekreuzten Stelle? Ein Schatz, den ein Pirat versteckt hat. Das Ausdenken klappt gut. Oh ja. Es wird eine mächtig schöne Geschichte. Okay. Vielleicht eine etwas zu schöne. Denn so sehr sie sich auch bemühen, es gelingt ihnen nicht, die Geschichte wieder zu vergessen. Sie finden die Geschichte sogar so schön, dass sie sie am liebsten jemandem erzählen würden. Krähe! Wir erzählen sie Krähe! Komm mit, Küken. Oh ja. Es ist noch ein ordentliches Stück Fußmarsch bis zu Krähe. Viel weiter, als sie dachten. Und es wird bereits gefährlich dunkel. Sind wir überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich hoffe es. Wir haben uns doch nicht verirrt, oder? Natürlich nicht. Wir wissen doch, wo wir sind. In dem Wald, in dem Krähe wohnt. Wo denn genau? Hier muss es irgendwo sein. Siehst du, wir haben uns verirrt. Dann fragen wir eben dort nach dem Weg. Dort ist ein Licht zwischen den Bäumen. Nicht mehr nötig, Ferkel. Dort bei dem Licht wohnt Krähe. Oh, wir sind fast da. Küken und Ferkel zu dem Haus von Krähe kommen, will Krähe gerade das Licht ausmachen und ins Bett gehen. Welches Lüftchen hat euch denn hierher geweht? Wir müssen dir was erzählen, Krähe. Eine Geschichte über einen Piraten. Sei bloß still. Ich will sie nicht hören. Geschichten sind doof und langweilig. Schöne Geschichten aber nicht. Doch, doch, auch schöne Geschichten. Küken und Ferkel sehen einander an. So etwas haben sie noch nie gehört. Jemand, der keine Geschichten mag. Sie können es nicht glauben. Magst du auch keine Gute-Nacht-Geschichten? Nein, auch die nicht. Wir können nicht ohne, sonst schlafen wir nicht ein. Was sagst du da? Von Geschichten schläft man ein? Manchmal mittendrin. Oh, schnell einschlafen, das möchte ich auch gern. Ich liege immer stundenlang wach. Dann lass uns eine Geschichte erzählen. Ich sage doch, ich mag keine Geschichten. Geschichten sind immer ausgedacht und das finde ich doof und langweilig. Es gibt auch Geschichten, die wirklich geschehen sind. Tatsächlich. Und schläft man davon auch ein? Aber klar. Krähe kriecht sofort unter die Decke. Küken und Ferkel kuscheln sich gemütlich neben sie. Dann leg mal los mit deiner Geschichte. Ich bin ganz Ohr. Also, eines Abends bekommt Krähe Besuch von Küken und Ferkel. die eine Geschichte über einen geheimen Schatz auf einer unbewohnten Insel erzählen wollen. Leider mag Krähe keine erfundenen Geschichten. Aber Geschichten, die wirklich geschehen sind, mag sie. Deshalb... Hör ruhig auf mit Erzählen. Krähe schläft. Ach, ein Glück. Geschichten, die wirklich geschehen sind, die sind richtig doof und langweilig. Am nächsten Morgen sitzen Küken und Ferkel am Frühstückstisch und warten, dass Krähe aufwacht. Aber Krähe schläft und schläft und schläft. Und die Eier werden kalt und der Tee wird alt. Erst als Ferkel zum zweiten Mal Eier gekocht und Küken nochmals Tee aufgesetzt hat, hören sie endlich ein paar zaghafte Aufwachgeräusche. Hör nur, Ferkel, Krähe streckt sich. Jetzt gehen sie. Und jetzt springt sie aus dem Bett. Jetzt zieht sie die Vorhänge zurück. Und jetzt kommt sie in die Küche. Die Tür geht auf und tatsächlich, da steht Krähe. Guten Morgen. In Pantoffeln und Morgenrock. Genau richtig zum Frühstück. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe seit Urzeiten nicht mehr so wunderbar geschlafen. Ich habe sogar geträumt, kurz bevor ich aufgewacht bin, von Ratte. Ratte mit den wenigen Worten? Genau, sie wollte mir etwas sagen. Was für ein seltsamer Traum. In Wirklichkeit sagt Ratte fast nie etwas. Und ja, und kann sein. Und vielleicht, sagt sie, und das fährst dann auch schon. Was wollte Ratte dir sagen, Krähe? Ich weiß es nicht. Vergessen? Eine Geschichte. Ratte wollte mir eine Geschichte erzählen, aber was für eine Geschichte, das weiß ich nicht mehr. Die vergessene Geschichte. Ich habe sie auf jeden Fall vergessen. Wir müssen sofort zu Ratte. Genau, sie kennt die vergessene Geschichte. Leb wohl, Krähe. Eilig verlassen sie das Haus, bevor Krähe fragen kann, ob sie für heute Abend noch eine Geschichte wissen, die wirklich geschehen ist. Zum Einschlafen. Küken und Ferkel verlassen den Wald und gehen zum Fluss. Das Haus von Ratte liegt stromabwärts. Sie können es gar nicht verfehlen. Das Wetter ist so schön und sie gehen gerne am Fluss entlang. Oh, sei mal still, Küken. Der Fluss. Es hört sich an, als würde der Fluss etwas sagen. Wie meinst du das? Na, in dem Rauschen. Ich glaube, ich höre etwas aus dem Rauschen heraus. Ja, jetzt höre ich es auch. Aber er spricht so schnell, ich verstehe nichts. Küken und Ferkel setzen sich hin und lauschen dem Fluss aufmerksam. Ab und zu meinen sie, ein Wort zu erkennen. Aber wirklich verstehen können Sie den Fluss nicht. Kannst du nicht etwas deutlicher reden, lieber Fluss? Aber der Fluss kümmert sich nicht darum und murmelt und lispelt unverständlich weiter. Um den Fluss zu verstehen, muss man ein Flusstier sein. Ja. Ah, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ratte ist ein Flusstier. Vielleicht weiß sie, was der Fluss uns erzählen will. Und wieder gehen Küken und Ferkel am Fluss entlang. Und die Geschichte geht mit. Thank you. Seltsam. Ratte öffnet nicht. Warte, Ferkel. Ich rufe durch den Briefschlitz. Und du schaust durchs Fenster. Ja. Ratte! Ratte? Oh, Ratte. Du, Küken. Was ist? Hast du Ratte gesehen? Ratte liegt im Bett und rührt sich nicht. Oh, komm, wir müssen nachsehen. Na, ich brech die Tür auf. Ratte! Ratte! Wir sind es, Küken und Ferkel. Ist Ratte tot? Warte, ich fühle ihren Puls. Tot ist sie nicht, aber sie lebt nur noch ganz langsam. Sie muss etwas essen. Hast du das gesehen? Ratte hat genickt. Sie will etwas essen. Was willst du denn essen, Ratte? Rattes Mund geht auf und zu, aber es kommt nichts heraus. Kein Sterbenswörtchen. Ganz und gar nichts. Nicht mal ein Buchstabe. Oh, das ist ja schlimm, Küken. Ratte hat ihre Stimme verloren. Küken und Ferkel ziehen sich in die Küche zurück, um eine leckere Suppe für Ratte zu kochen. Eine Suppe mit Gemüse, aber vor allem mit ganz vielen Buchstabennudeln. Sind alle Buchstaben drin? Alle 26, von A bis Z. Nur 26? Aus so wenigen Buchstaben kann man doch nie und nimmer eine vergessene Geschichte machen. Aus 26 Buchstaben kannst du alle Wörter machen, die du nur willst. Oh, auch Xylophon und Aquamarin? Alle. Pass nur auf, Ferkel. Ein Viertelstündchen noch und wir bekommen die vergessene Geschichte zu hören. Langsam füllt sich das Haus von Ratte mit dem Duft von frischer Gemüsesuppe mit Buchstabennudeln. Fast fertig. Nur noch eine extra Prise Salz. So. Und jetzt kannst du die Suppe zu Ratte bringen. Hier, Ratte. Iss nur fein auf. Das wird dir gut tun. Ja. Ratte setzt sich auf und nimmt vorsichtig ein Löffelchen Suppe zu sich. Gespannt schauen Küken und Ferkel zu, wie Ratte die Gemüsesuppe mit den Buchstabennudeln auslöffelt. Als die Schale halb leer ist, hält Ferkel es nicht mehr aus. Ratte, kannst du den Fluss verstehen? Es funktioniert. Der Fluss erzählt wohl eine Geschichte? Tja. Warte, ich habe eine Idee. Ich öffne das Fenster. So, kannst du den Fluss jetzt reden hören, Ratte? Erzählt der Fluss die vergessene Geschichte? Küken und Ferkel kriechen Ratte beinahe in den Mund. Die Antwort muss von sehr weit her kommen. Endlich öffnet Ratte mit den wenigen Worten den Mund. Vielleicht. Mehr sagt sie nicht. Küken und Ferkel haben das Haus von Ratte mit den wenigen Worten schon wieder weit hinter sich gelassen und gehen nun über eine Wiese unterwegs zu keiner Idee. Sie haben den Mut noch nicht sinken lassen, aber viel Hoffnung haben sie auch nicht mehr. Die vergessene Geschichte ist weg. Vom Wind davongeweht. Dann müssen wir warten. Worauf? Dass der Wind sich dreht. Dann kommt die Geschichte von selbst zu uns zurückgeweht. Küken und Ferkel suchen sich ein lauschiges Plätzchen im Gras, legen sich auf den Rücken und schauen in die Wolken, die langsam vorüberziehen. Sie warten eine ganze Weile, aber der Wind dreht sich nicht. Es geht einfach nicht voran. Wohin weht der Wind denn überhaupt? Gute Frage. Wie weit weht der Wind? Sehr weit, glaube ich. Seltsame Ente. Seltsame Ente kommt von ganz weit her. Vielleicht hat sie die vergessene Geschichte mitgebracht von ganz weit her, wo der Wind sie hingeweht hat. Komm, Küken, wir gehen zu Seltsame Ente. Wir wissen doch nicht einmal, wo sie wohnt. Ja, wir nicht, aber der Wind wohl. Der Wind zeigt uns den Weg. Gib mir deinen Hut, Küken. Ich werfe ihn in die Luft und der Wind zeigt uns den Weg. Hey, mein Hut! Juhu! Los, Küken, hinterher! Rennend und stolpernd erreichen Küken und Ferkel mit dem Wind im Rücken und dem vor ihnen herfliegenden Hut das Haus von Seltsame Ente. Es scheint, als habe Seltsame Ente mit ihrem Kommen gerechnet, denn sie steht in der Tür, als würde sie Gäste erwarten. Flink angelt sie Kükens Hut aus der Luft. Kommt herein, kommt herein. Ich habe Kuchen gebacken. Ihr wollt doch sicher ein Stückchen probieren. Ja, gern. Ja, klar. Das Haus von Seltsame Ente riecht wunderbar nach ganz weit weg. Seltsame Ente schneidet für beide ein Stück Kuchen ab. Und für sich selbst auch eines. Köstlich. Was ist das für ein Kuchen? Seltsamer Früchtekuchen. Aber ich nenne ihn immer Heimwehkuchen. Heimwehkuchen? Genau. Durch den Geschmack der seltsamen Früchte erinnere ich mich wieder an alles. Von ganz weit her? Von woher ich komme. Dann sehe ich wieder alles vor mir. Was siehst du denn? Ein kleines Entlein, das seinen Koffer packt und auf Reisen geht. Die vergessene Geschichte. Wir haben sie gefunden. Vergessene Geschichte? Aber nein, es ist eine Geschichte zum nie vergessen. Zum nie vergessen? Zum nie vergessen. Küken und Ferkel sind noch ein Weilchen bei Seltsame Ente geblieben, aus Höflichkeit. Aber noch ein Stückchen Heimwehkuchen wollten sie nicht. Und auch keinen warmen Kakao. Sie hatten keinen Appetit. Auf nichts. So enttäuscht waren sie darüber, dass auch Seltsame Ente die vergessene Geschichte nicht kannte. Nun wissen Küken und Ferkel wirklich nicht mehr weiter. Überall sind sie gewesen. Bei Grüne Katze im Schloss, bei Hase auf der anderen Seite des Hügels, bei Krähe im Wald, bei Ratte am Fluss und gerade eben bei Seltsame Ente. Und noch immer wissen sie nichts von der vergessenen Geschichte. Nicht wie sie anfängt, nicht wie sie weitergeht und nicht wie sie ausgeht. Ich geb's auf, Ferkel. Ich geh nach Hause. Ja. Komm, gehen wir nach Hause. Ferkel legt tröstend den Arm um Kükens Schulter und gemeinsam machen sie sich auf den Nachhauseweg. Sie sagen kein Wort und haben beide schlechte Laune. Mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf trotten sie nebeneinander her. Herr Jemine, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Küken und Ferkel marschieren einfach weiter. Dann werden sie eben nass. Ihnen ist alles egal. Sie sind so mit ihren Gedanken beschäftigt, dass sie nicht auf den Weg achten und plötzlich mit Lügenpeter zusammenstoßen. Entschuldigung, es war meine Schuld. Wollt ihr ein Plätzchen unter meinem Regenschirm? Danke für das Angebot, Lügenpeter. Aber das ist nicht nötig. Was ist denn los mit euch beiden? Ihr seht ja aus wie zwei Trauerweiden. Ist jemand gestorben? Weißt du? Nein. Also? Das war so. Also Küken und Ferkel erzählen Lügenpeter von ihrer vergeblichen Suche nach der vergessenen Geschichte. So war's. Wärt ihr doch gleich zu mir gekommen. Weißt du denn, wie sie geht? Die vergessene Geschichte? Ich hab sie selbst geschrieben. Ja, die ganze Geschichte. Auch wie sie anfängt? Natürlich. Und auch wie sie weitergeht? Natürlich. Und auch wie sie ausgeht? Na klar. Küken und Ferkel sehen einander an. Bei Lügenpeter kann man nie wissen. Aber sie müssen zugeben, er weiß eine Menge von der Geschichte. Oh, wir glauben dir. Erzähl. Also, so beginnt die Geschichte. Nein, wart einen Augenblick, Lügenpeter. Ich habe eine bessere Idee. Das ist eine tolle Neuigkeit. Alle sollen wissen, wie die vergessene Geschichte geht. Grüne Katze, Hase, Krähe, Ratte mit den wenigen Worten, seltsame Ente, alle. Gute Idee, Ferkel. Wir laden sie alle zu einem großen Fest bei uns im Garten ein. Ja. Das Fest der vergessenen Geschichte. Und du bist unser Ehrengast, Lügenpeter. Ich? Ja, magst du? Gern. Küken und Ferkel schütteln Lügenpeter herzlich die Hand. Dann platschen sie mit erhobenem Haupt und gestrafften Schultern durch die Pfützen nach Hause und singen. Ein Fest. Ein Fest. Wir geben ein Fest. Jawohl. Jawohl. Wir geben ein Fest. Ein Fest. Ein Fest. Wir geben ein Fest. Ein Fest. Ein Fest. Wir geben ein Fest. Wie die Welt noch keins jemals sah. Ein Fest. Ein Fest. Wir geben ein Fest. Jawohl. Jawohl. Wir geben ein Fest. Die vergessene Geschichte wird Lügenpeter bringen. Und wir? Und wir? Und wir? Werden tanzen, essen, singen. Oh, oh, das wird schön. Lecker. Ja. Los, die Brauen. Los, die Brauen. Ja. Und dann noch Konfetti. Ich hab Trüffel. Ich muss doch mal eben in den Wald mit Trüffel suchen. Ja, warte mal. Und Spaghetti. Ach, Sophie, brauchen wir. Ich bin doch kein Ferkel. Stimmt. Und die Luftballons. Und die Papierschlangen. Küken und Ferkel waren den ganzen Tag schwer beschäftigt, aber jetzt ist es geschafft. Der Garten erstrahlt in seinem schönsten Glanz. Überall hängen Girlanden, Fähnchen und Lampions. Mitten im Garten steht eine festlich gedeckte Tafel mit leckeren Häppchen und Getränken. Küken und Ferkel sind gerade fertig geworden, als die ersten Gäste auch schon im festlich geschmückten Garten eintreffen. Hallo. Jeder hat etwas mitgebracht. Grüne Katze, eine Flasche Schlosswein. Bonjour, mes amis. Buonasera, da, bitte, eine Kerze. Hase, eine schöne Kerze für die Lampions. Ah, da seid ihr ja wieder. Krähe, einen Luftballon. Ratte mit den wenigen Worten, eine Dose Kekse. Für euch. Seltsame Ente, einen selbstgebackenen Heimwehkuchen. Danke für die Einladung. Und Lügenpeter natürlich. Hallo, hallo. Die vergessene Geschichte. Küken und Ferkel fühlen sich pudelwohl. Alle plaudern gemütlich miteinander. Bis auf Ratte mit den wenigen Worten. Die hört vergnügt zu. Es wird gegessen und getrunken und das Tanzbein geschwungen. Und als dann alle wieder sitzen, bitten Küken und Ferkel die verehrten Anwesenden um Ruhe und Aufmerksamkeit. Ruhe, Ruhe. Ja, ja, Ruhe, sei doch mal ruhig. Ihr Lieben, der große Augenblick ist gekommen. Heute Abend, anlässlich dieser feierlichen Zusammenkunft, bekommen wir nun endlich die vergessene Geschichte zu hören. Ja, das Wort hat unser Ehrengast. Das Wort hat unser aller Freund Lügenpeter. Hallo. Bravo. Lügenpeter wird ganz rot im Gesicht. Er wartet, bis der Applaus verklungen ist und blickt in die Runde. Bei Küken und Ferkel bleibt sein Blick hängen. Lügenpeter holt noch einmal tief Luft und sagt in die tiefe Stille hinein die ersten Sätze der vergessenen Geschichte. Küken und Ferkel saßen auf einer Bank im Garten. Die Sonne stand hoch am Himmel und es war so still, dass man den Flügelschlag eines Schmetterlings hören konnte. Küken und Ferkel sehen einander erstaunt an. Küken fand daran nichts Besonderes. Es langweilte sich. Wie ist es nur möglich? Die vergessene Geschichte handelt von ihnen. Sie halten einander an der Hand und hören inmitten ihrer Freunde gerührt zu, wie die vergessene Geschichte anfängt, wie sie weitergeht und wie sie ausgeht. Thank you. Küken und Ferkel und die vergessene Geschichte. Hörspiel nach einer Erzählung von Koos Meinderts. Hörspielbearbeitung Christoph Arnold. Es sprachen Erzähler Ernst August Scheppmann, das Küken Gunda Aurich, das Ferkel Philipp Scheppmann, die grüne Katze Angelika Bartsch, der Hase Thomas Bischofberger und die Krähe Susanne Barth sowie Bettina von Kolbeck, Grete Wurm und Matthias Hase. Ton und Technik Theresia Singer, Musik Henrik Albrecht, Regie Theresia Singer, Produktion Headroom Sound Production 2000.